When I say I'm going to fast is a spiritual exercise, it becomes a different ball game. Wenn ich aber sage, ich faste als geistliche Übung, ist es ganz anders. So this is why. Und darum don't take fasting as something of just an abstention of food. Betrachte Fasten nicht als etwas, das lediglich Verzicht auf Nahrung bedeutet. So look at Matthew 17, 21. Schau dir Matthäus 17, Vers 21 an. Later about what this actually means. Wir werden später darüber reden, was das eigentlich bedeutet. Now I'm just going to give you Bible verses where fasting and praying is used in the same sentence. Okay. Ich nenne dir jetzt nur Bibelverse, in denen das Fasten und Beten im selben Satz vorkommen. Matthew 17, 21, however, this kind does not go out except by prayer and fasting. Matthäus 17, Vers 21, diese Art aber fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. I'm not going to explain it because I will later. Ich erkläre jetzt nicht, das kommt erst später. Look at Luke 5:33. Lukas 5:33. Then they said to him, why do the disciples of John fast often and make prayers? It just and likewise it. Those of the Pharisees, but yours eat and drink. Da sprachen sie zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes oft und beten und ebenso die der Pharisäer, deine aber essen und trinken? See? Praying and fasting together. Siehst du, beten und fasten zusammen. Look at Acts chapter 10, verse 30. Lies Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 30. 4 days ago I was fasting until this hour, and at the ninth hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing. Cornelius sagte, vor 4 Tagen fastete ich bis zu dieser Stunde, und um die 9. Stunde betete ich in meinem Haus, und siehe da, da stand ein Mann in glänzender Kleidung vor mir. See? Fasting and praying. Fasten und beten. So, look at Acts 13, verse 3. Apostelgeschichte 13, Vers 3. Having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie gehen. Look at Acts chapter 14, 23. Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 23. And appointed elders in every church and prayed. With fasting, isn't that interesting? Als sie nun in jeder Gemeinde Älteste eingesetzt hatten, beteten sie mit Fasten. Ist das nicht interessant? So they prayed with the abstination of food. Sie beteten also mit Verzicht auf Nahrung. You know, and I've given you these verses for this simple purpose. Ich gebe dir diese Verse aus einem einfachen Grund. You can understand abstaining from food without time of prayer specially separated. Damit du verstehst, dass der Verzicht auf Nahrung ohne eine besondere Zeit des Gebets. You fasted in the sense of the world, but not in the biblical sense. Das ist ein Fasten im weltlichen Sinne, aber nicht im biblischen Sinne. Não vai ter jejuado no senso bíblico. So look. Also schau. The moment you actually fast and only drink water. In dem Moment, in dem du tatsächlich fastest und nur Wasser trinkst. Sure, the least you have an hour and a half a day that you would spend with sitting down, eating, washing your dishes, if you cook even more. Du brauchst bestimmt mindestens 1,5 Stunden pro Tag, um dich hinzusetzen, zu essen, Geschirr abzuwaschen, und wenn du kochst, dauert es sogar noch länger. Extra to spend time in prayer with Jesus. Und so hast du bereits 1,5 Stunden zusätzlich, um Zeit im Gebet mit Jesus zu verbringen. So for me it makes no sense to spend a time of fasting in a busy life and not connected with prayer. Für mich macht es keinen Sinn, in einem geschäftigen Leben eine Fastenzeit einzulegen und sie nicht im Gebet zu verbringen. Yes, I've done that. Das habe ich auch schon so gemacht. Doesn't make sense. Aber es macht keinen Sinn. Just because I do it doesn't mean it makes sense. Nur weil ich es tue, muss es nicht unbedingt Sinn machen. You know, I know exactly. Ich weiß genau, wie das ist. Yeah, I had kind of this half-half. Ja, es ist so halb und halb. Ich würde gerne fasten, aber naja, ich bin so beschäftigt. Und obwohl ich so viel zu tun habe, möchte ich trotzdem fasten. Und dann mache ich es nicht. The moment I said I'm going to make it a spiritual exercise, I will specifically set time aside with Jesus. Aber wenn ich sage, ich mache es zu einer geistlichen Übung, dann nehme ich mir gezielt Zeit für Jesus. Fasting becomes an incredible pleasure. Und dann wird Fasten zu einem unglaublichen Vergnügen. When I have fasted and I still continue to work, because that's what people ask me. Wenn ich faste, arbeite ich trotzdem weiter. Danach fragen mich Leute immer. People say, Reinhard, do you still work when you fast? Die Leute fragen, Reinhard, arbeitest du, auch wenn du fastest? Daniel. Frag Daniel. Ich arbeite. I did a 40-day work water fast and I work. A lot. Ich machte ein 40-tägiges Wasserfasten und habe viel gearbeitet. But I also had a lot of time in prayer. Aber ich betete auch viel. So, I slept very little. Ich schlief sehr wenig. Und ich verbrachte viel Zeit im Fokus auf Jesus. Weißt du, was ich herausfand? Ich gebe dir hier einen praktischen Schlüssel. Lass uns einige praktische Dinge ansprechen. Zunächst einmal wirst du einen Entzug erleben, wenn du längere Zeit fastest. Die Leute nennen es den Widerstand des Teufels. Nein, es liegt daran, dass dein Körper voller Giftstoffe ist, weil du ihm so viel Müll zugeführt hast. Du machst einen Kaffee-, Zucker- und Kohlenhydratentzug durch. Das ist nicht der Teufel. Da müssen wir einfach durch. Das ist nur ein Entzug. Aber ich fand noch etwas heraus. Wenn du eine längere Fastenzeit machst, gibt es Momente, in denen du körperlich extrem schwach wirst. Zumindest bei mir ist das so. In solchen Momenten bekomme ich jedes Mal einen Durchbruch. Wenn ich mich dann auf meinen Jesus fokussiere. Und ich mache Folgendes. Das ist mein persönlicher Schlüssel. Mag sein, dass es bei dir nicht funktioniert, aber bei mir funktioniert es immer. Zuletzt war es am 36. Tag nur auf Wasser. Ich dachte, das schaffe ich einfach nicht, noch ein paar Tage durchzuhalten. Und dann mache ich Folgendes. Ich richte mein Herz mit Danksagung ganz auf Jesus aus. Ich sage, Gott, ich danke dir so sehr, dass ich nicht fasten muss. Es gibt kein Gesetz, das mich zum Fasten zwingt. Aber du gibst mir dieses unglaubliche Privileg und die Möglichkeit zu fasten. Du erlaubst mir, Zeit in meinem Herzen mit dir zu verbringen. Du bist so wunderschön, so fantastisch. Wenn ich meine Aufmerksamkeit von meiner körperlichen Schwäche ablenke und mich lobend und dankend auf ihn ausrichte, dauert es nur einen Augenblick und mein Herz wird von seiner Güte und Liebe erfüllt und mein Körper bekommt neue Energie. Denk darüber nach. Wenn du mitten im Fasten bist und es schwierig wird, konzentriere dich ganz auf ihn und lobe, preise und danke. Und mach es nicht zu einem Gesetz. Mach es zu einer freudigen Reise mit Jesus. Für mich ist das etwas, das hat just helped me so much to push through. Mir hat das immer sehr geholfen, durchzuhalten. So, a question we're gonna write down here. Wir schreiben jetzt eine Frage auf. Does fasting change God's mind? Ändert Fasten Gottes Meinung? Or maybe we should say, does fasting move God's arm? Perfect. What do you think? It's better, huh? Does fasting move God's arm? Vielleicht sollten wir besser sagen, bewegt Fasten Gottes Arm? See, this is a really important question. Die Frage ist wirklich sehr wichtig. Why is this so important? Warum ist es so wichtig? Because if you fast with the wrong spiritual understanding, wenn du mit einem falschen geistlichen Verständnis fastest, does fasting move God? If you fast with the wrong spiritual understanding and the wrong theology behind it, wenn du mit einem falschen geistlichen Verständnis fastest, mit einer verkehrten Theologie, was passiert dann? You now have made a spiritual exercise to a religious exercise. Dann machst du aus einer geistlichen Übung eine religiöse Übung. Religiös. And a religious exercise makes zero sense in the new covenant. Und eine religiöse Übung macht im neuen Bund absolut keinen Sinn. Spiritual exercise makes a lot of sense. Eine geistliche Übung dagegen macht sehr viel Sinn. Denk darüber nach. The Bible says we should give our body as a spiritual sacrifice. Die Bibel sagt, wir sollen unseren Körper als geistliches Opfer bringen. See, spiritual sacrifices make a lot of sense. geistliche Opfer machen sehr viel Sinn. Gebt ihn als ein lebendiges Opfer, das bedeutet ein geistliches Opfer. Gott zu loben ist ein Opfer, an dem Gott seine Freude hat. The moment you are going to have a sacrifice that's a religious sacrifice, it makes no sense. Sobald du aber ein religiöses Opfer bringst, macht es keinen Sinn mehr. So can you change, can you move God through fasting? Kannst du also Gott durch Fasten bewegen? Here is the answer. Hier ist die Antwort. No. Nein. Nein. No. Nein. Never. Niemals. You can never change God or move God by fasting. Du kannst Gott niemals durch Fasten verändern oder zu irgendetwas bewegen. No, unfortunately, there is a lot of fasting among Christians. Leider gibt es eine Menge Fastende unter Christen, make fasting an exchange. Die Fasten zu einem Handel gemacht haben. And of course they take all the Bible verses from the old covenant. Und natürlich nehmen sie alle Bibelverse aus dem alten Bund. Yes. Ah, they fasted, God did. Ah, sie fasteten, Gott reagierte. Yes, I do understand that. Ja, das verstehe ich schon. The whole old covenant works like this. Der ganze alte Bund funktioniert so. We do, God responds. Wir fasten, Gott antwortet. So God's arm was moved by fasting in the old covenant. Und Gottes Arm wurde im alten Bund durch Fasten bewegt. Yes, just like God's arm was also moved in the old covenant. By many other things. Genauso wie Gottes Arm im Alten Bund auch durch viele andere Dinge bewegt wurde. Gehorche dem Gesetz, Gottes Arm wird sich bewegen und er wird dich segnen. Denk darüber nach. Im Alten Bund verhält sich Gott anders zu uns als im Neuen Bund. If you understand this, wenn du das verstehst, never again will you going through fasting, trying to get something from God. Wirst du nie mehr versuchen, durch Fasten etwas von Gott zu bekommen? Denk daran. No, no, no, and a million times. Nein, nein, nein und tausendmal nein. This is no. Never must you try to move God because you don't eat. Niemals darfst du versuchen, Gott zu bewegen, nur weil du nichts isst. Because this is what religion is trying to tell us. Denn das ist es, was Religion uns zu vermitteln versucht. Old Testament Bible verses to prove it to us. Und dann nehmen sie Bibelverse aus dem Alten Testament, um es zu beweisen. Guys, Leute, God relates to me only based on the finished work of Jesus Christ. Die Beziehung zwischen Gott und mir basiert ausschließlich auf dem vollbrachten Werk Jesu Christi. Jesus, therefore I have what I have. Gott hat mich in Jesus hineinversetzt, deshalb habe ich, was ich habe. If we try to gain something from God through fasting, und tatsächlich ist es so, dass wenn wir versuchen, durch Fasten etwas von Gott zu bekommen, dann missachten wir das Kreuz. That's a dangerous thing. Und das ist gefährlich. Not only defying the cross, think about this. Nicht nur, dass wir das Kreuz missachten, denk mal über Folgendes nach. Ich faste also 40 Tage lang, um etwas von Gott zu bekommen. Und dann bekomme ich es. Wer ist dann der Gute? Hey Leute, das ist, weil ich fastete. It's me. Das war ich. That's just like the Pharisees. Genau wie die Pharisäer. Did you see me fast? Leute, habt ihr mich fasten sehen? Habt ihr gesehen? Ich habe gefastet, deshalb gab mir Gott. Denke immer daran, es gibt nur einen Austausch, der für uns Christen stattfand. Und dieser Austausch fand am Kreuz statt. Gott wird dir nicht antworten aufgrund der Häufigkeit deiner Fastenzeiten. In dem Moment, in dem du fastest, weil du Gott überzeugen möchtest, etwas zu tun, machst du einen Schritt zurück in das Leben im alten Bund. Ja, natürlich, im alten Bund reagierte Gott auf das Fasten. Und im alten Bund konnte Gottes Arm natürlich durch Fasten bewegt werden. Aber im neuen Covenant, Gottes Arm ist nur durch Fasten bewegt. Jesus and his finished work. Aber im neuen Bund wird der Arm Gottes nur durch Jesus und sein vollbrachtes Werk bewegt. This has to be deeply engraved in your heart. Das muss sich tief in dein Herz einprägen. Now when we talk about this, the big question arises, then why do we even fast? Wenn wir darüber reden, stellt sich die große Frage, warum fasten wir überhaupt? Por que jejuamos? Look, no, we're not going to write it down. Schau, das werden wir nicht aufschreiben. Aber schau, ich greife jetzt einfach mal vor. Wenn Gott nur durch das, was am Kreuz geschah, bewegt wird, durch den Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt, durch die Versiegelung dieses perfekten Bundes, dann stellt sich die Frage, warum beten wir dann? Wir beten nicht, um Gott zum Handeln zu bewegen. Get Christians to understand this. Okay. Ich wünschte, ich könnte Christen dazu bringen, das zu verstehen. Listen, I've done a whole series, 19 one-hour teachings about how to pray in the new covenant. Ich habe eine komplette Serie mit 19 einstündigen Lektionen aufgenommen, wie man im neuen Bund betet. Denk darüber nach. Prayer means I align my heart with God. Beten bedeutet, ich bringe mein Herz im Einklang mit Gott. Fasten und Beten gehören zusammen. Fasten bedeutet darum auch, ich bringe mein Herz in Einklang mit Gott. Fasten hat also nichts mit dem Versuch zu tun, Gott zum Handeln zu bewegen. Gott hat es nicht nötig, dass du auch nur einen einzigen Tag deines Lebens fastest. You need it. Du brauchst es. Ich brauche es. There are amazing benefits in a fasted lifestyle as well in extended fast. Es gibt tolle Vorteile bei einem fastenden Lebensstil und auch bei längeren Fastenzeiten. And I'm going to show this. We're still going to continue on this series. Und das werde ich dir zeigen. Wir setzen diese Serie noch fort. Diese Wahrheit musst du aber von ganzem Herzen annehmen. The new covenant has moved God. Und zwar, dass der neue Bund Gott bewegt hat. Als Jesus mit seinem vollkommenen Blut in den Himmel kam, brachte er es vor den Vater. Genau das bewegte Gott. Gott gibt dir alles wegen Jesus, nicht weil du fastest. Erinnerst du dich nach der Auferstehung? Wollte Maria Jesus berühren und er sagte, berühre mich nicht, ich bin noch nicht zu meinem Vater gegangen. Was soll das heißen? Denn kurz darauf sagte er zu Thomas, komm und berühre mich. Komm her. Jesus sagt zu Maria, rühr mich nicht an, ich war noch nicht beim Vater. Then he says to Thomas, touch me. Dann sagt er zu Thomas, berühre mich. Between Mary and Thomas, Jesus went to heaven. Zwischen Maria und Thomas ging Jesus in den Himmel. Jesus foi para o céu. Of course. Na klar. You know, we think that Jesus only went to heaven when he ascended. Wir denken, dass Jesus erst in den Himmel ging, als er aufgefahren ist. In Acts chapter 1. In Apostelgeschichte 1. He went before that. Aber er ging schon vorher. Er starb. Er ging für 3 Tage und 3 Nächte in den Hades. Die Kraft Gottes ließ ihn auferstehen. Maria sah ihn kurz. Jesus sagte, ich muss in den Himmel gehen. Er sagte, ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Was hat er getan? Er kam zum Vater und sagte, hier mein Blut. Hört zu. Jesus brachte sein Blut vor den Vater. Er sagte, lass uns diesen Bund ein für alle Mal besiegeln. Die Lade des neuen Bundes ist heute im Himmel. Das Blut unseres Herrn Jesus, jeder einzelne Tropfen ist genau dort. Fast as long as you want to, it will not move God. Du kannst so lange fasten, wie du möchtest, es wird Gott nicht bewegen. Moves God is the blood of his beloved son Jesus Christ, with which he sealed the covenant. Okay. Gott bewegt nur das Blut seines geliebten Sohnes Jesus Christus, das den Bund besiegelt hat. I will give you reasons why we shall not fast. Ich nenne dir Gründe, warum wir nicht fasten sollen. And I will give you reasons why we should fast. Und ich nenne dir auch Gründe, warum wir fasten sollen. Wir fahren mit der Serie fort und ich mache es so gut, wie ich kann. Then people. Also Leute, lasst uns eine Generation erwecken, die leidenschaftlich ist für Jesus und für die ein Fasten ein Vergnügen und keine Pflicht ist. Genau wie Beten ein Vergnügen ist und keine Pflicht. Dann können wir alles erleben, was uns zusteht. Okay, why should we not fast? And here is the first answer. Warum sollten wir also nicht fasten? Erste Antwort. Overcome the flesh. Um das Fleisch zu überwinden. Ooh.